Wieso hast du das getan? Ich habe dich gerade vor Ganon gerettet. Das glaube ich nicht. Das hast du gut gemacht, Link. Ganon ist wieder eingesperrt. Komm, sieh nur. Die Insel Koridai erholt sich schon von dem Schrecken. Die Vögel singen wieder. Ist das nicht wunderbar? Oh ja. Die alten Schriften stimmen. Du, Link, bist der Held von Koridai. Jetzt habe ich mir doch einen Kuss verdient. Ha! Ich habe gewonnen.